Und dazu begrüßt sie recht herzlich Ulf Köhler. Sie sind überall dort, wo gesprochen, gesungen, diskutiert oder berichtet wird. Mikrofone. Sie stehen auf Bühnen, hängen in Studios von der Decke, stecken an Kameras, verschwinden unauffällig am Revers oder werden bei Reportagen Wind und Wetter ausgesetzt. Oft entscheidet die richtige Auswahl eines Mikrofons, wie nah uns eine Stimme kommt, wie glaubwürdig ein Ton wirkt. Sei es in großen Filmproduktionen, im Feature, Hörspiel oder im Podcast. Vom Mikrofon hängt es ab, ob ein Moment überhaupt hörbar wird und wie. Also, was macht ein gutes Mikrofon aus? Wie funktioniert es? Und warum klingt dieselbe Stimme über verschiedene Mikrofone plötzlich ganz anders? Dann war alles klar, wir waren so weit. Und Thomas von der Technik war ebenfalls bereit. Er gab uns ein Zeichen, die Maschine lief schon. Die Band spielte los und ich stand am Mikrofon. Und ich sang so schön, ich konnte. Sprich bitte mal an. Okay. Tonfänger, das Mikrofon. Eine deutsche Geschichte. Bitte etwas näher zum Mikro und nochmal. Okay. Bisschen näher. Tonfänger. Das Mikrofon. Eine deutsche Geschichte. Ein Feature von Tom Schimmick. Ja, danke. Es kann losgehen. Hallo, hallo. Tina! Can you turn it up any more than that? Berlin-Reinickendorf, Ollenhauer Straße 98. Etwas zurückgesetzt, ein Bürogebäude. Modern, sachlich, unauffällig. Backstein. Kein Ort, an dem man Mythen und Legenden vermuten würde. Dieses zylindrische U47 ist ein Mikrofon, was in den 50er und 60er Jahren praktisch die ganze Zeit des Jazz geprägt hat. Die Beatles haben damit viel produziert. Bei Abbey Road in London gibt es also noch viele dieser Mikrofone, die heute im Einsatz sind und original aus der Zeit der Beatles immer noch dort verwendet werden. I'm Ringo and I play the drums. I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Wolfgang Fresenet lenkt eine Firma mit dem Allerweltsnamen Neumann. Doch die ist hörbar etwas Besonderes. In seiner Stimme schwingt dieser Stolz mit. Man ahnt, dass hier weder Schrauben noch Schnürsenkel hergestellt werden, keine Luftmatratzen und keine Leberwurst, sondern Gerätschaften, die unter Kennern ähnlich viel Ehrerbietung genießen wie die Jungfrau Maria bei den Katholiken. Das sind die Fragmente, das gibt's aus Holland und er möchte das nur restauriert haben, das baue ich auch auf. Neumann baut Mikrofone und das schon sehr, sehr lange. Das ist ein U47, das ist etwa 50 bis 55 Jahre alt, kann man nicht genau feststellen. Man sieht das aber an den Kabelbäumen, das ist alles gebrochen, das muss alles neu gemacht werden, ne? Wird nicht ganz billig werden, die Gehäuse habe ich abgebaut, die sind zur Oberfläche, möchte auch alles neu haben, neue Schilder. Also was dann noch möglich ist, wird natürlich alles erneuert und gemacht. Ne? Dazu kommt dann die Demontage, wieder Zurückbau, Einbau der Kapsel, neue Gummischneiden, die gibt es nicht mehr. Ne? Das ist alles nicht mehr vorhanden. Bloß die Kunden sind so dankbar, ich hatte hier einen Kunden, kann Ihnen auch den Namen sagen. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr, das lehne ich ab. Und da hat er hier einen Knicks gemacht und Pfötchen, das war Brian Adams. Klaus Wundram ist eigentlich im Ruhestand, doch er kann es nicht lassen. Oder andersherum, die Firma kann nicht von ihm lassen und holt ihn immer wieder zurück in die Werkstatt. Denn Herr Wundram kennt sich aus. Seit über 3 Jahrzehnten repariert er hier Neumann-Mikrofone. Von Brasilien bis Neuseeland kommen Anfragen. Pop-, Jazz- und Klassikgrößen wollen ihr Lieblingsmikrofon wieder in Schuss bringen. Verrückte Sammler ihre Schätze restaurieren lassen. Wundram hat schon Reparaturanfragen dechiffriert, die auf die Rückseite fernöstlicher U-Bahn-Fahrscheine gekritzelt waren. Und ich hatte ja neulich, ein Amerikaner war da drin und sagte, M50 spielt das? Sag ich, ja, klar spielt das. Ich sage, aber 10.000 müssen sie lassen. Und ich mache so einen Quatsch. Da haben wir noch von D-Mark geredet. Und der griff in seinem Portemonnaie und wollte mir $10.000 geben. Sag ich, um Gottes Willen. Ist tatsächlich, so eine Späße darf man hier nicht machen. Ne? Die nehmen das da furchtbar ernst, diese Menschen, ja. A tisky, the tasket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mummy on the way I dropped it. In den Vitrinen der Firmenzentrale funkeln die Klassiker der Neumann-Produktion, Juwelen der Ingenieurskunst. An den Wänden hängen Bilder der berühmtesten User. Und man erkennt, dass Ella Fitzgerald und die Queen, die Bee Gees und die Uno, die Rolling Stones und der Papst tatsächlich etwas gemeinsam haben. Sie benutzen die gleichen Geräte zum Einfangen, Veredeln und Verewigen ihrer Stimmen. Thank you, ladies and gentlemen. I'll raise my glass, Mr. President, to drink a toast. Voi non vi rassegnerete al mondo. Aber der Reihe nach hangeln wir uns zurück in der Geschichte. Schreiten wir einmal jene Eimerkette ab, von der bei Neumann gern die Rede ist. Die Eimerkette, das sind die geistigen Vorfahren des Firmengründers Georg Neumann. Jene ersten Erfinder, Bastler, Spinner, genial, unermüdlich besessen, die es möglich machen sollten, Sprache, Musik, Geräusche, jeden bis dahin so flüchtigen Klang einzufangen, festzuhalten, schließlich reproduzierbar zu machen. Beginnen wir von vorne. In jener Zeit vor all den Tonkunstwerken und den Lärmkatastrophen, als jeder Klang noch verging und nie wiederkehrte. Als das Mikrofon nur ein Menschheitstraum war. Früh fantasierte man von allerlei Behältern, mit denen sich Schall einfangen und bewahren ließe. Zunächst, vor 3000 Jahren, war es eine Dose vollgesprochener Worte, geheime Nachrichten für den chinesischen Kaiser. Später mysteriöse Röhren und Schwämme. François Rabelais, geboren 1494, wollte Klänge im Eis erstarren lassen. Beim Freiherrn von Münchhausen wird Schall in einem Posthorn eingefroren und später am heißen Ofen zu Ohren gebracht. Tatsächlich ist es anfangs nur ein Tackern und Tickern, Morsezeichen, ausgeschickt über Telegrafenleitungen. Für Befehle und Börsenkurse. 30 Worte pro Minute. Die preußische Telegraphie kommt mit der Revolution 1848. Unterwasserkabel verbinden bald Kontinente. Werner von Siemens, seines Zeichens Artillerieleutnant, wird Unternehmer. Die Gebrüder Siemens spannen die für den Krimkrieg wichtigen Drähte, ziehen Kabel durch Ostsee und Atlantik. Das erste echte Mikrofon bestand aus einem Platinkontakt und ein bisschen Schweinsdünndarm. 1861 führte der Erfinder Philipp Reis der Physikalischen Gesellschaft zu Frankfurt am Main seine kuriose Apparatur vor, die mit Hilfe der tierischen Membran Schall in elektrische Impulse umwandelte. Eine Spinnerei? Niemand vermochte sich recht vorzustellen, dass solche elektrischen Ersatzohren dereinst schöne Lieder und große Reden, Vogelstimmen und Babygebrabbel einfangen würden. Dass Stars und Scharlatane, Aufklärer und Agitatoren in diese Geräte sprechen, singen oder brüllen würden. Er habe der Menschheit eine große Erfindung geschenkt, sagte Reis auf seinem Sterbebett. Andere müssten sie nun Wirklichkeit werden lassen. Das ist jetzt ein akustischer Messraum, in dem, wie auch in der Fertigung, dann jedes Mikrofon durchgemessen werden kann in Bezug auf Frequenzgang. Im schalltoten Raum bei Neumann. Ingenieur Martin Schneider ist in seinem Element. Er steht auf einem leicht schwingenden Drahtgitter und schwankt wie auf einem Trampolin. Ja, ein schalltoter Raum komplett, also auch unter uns, deswegen stehen wir auch auf diesem Gitter, sind Mineralwollkeile an der Wand angebracht, an allen 6 Raumwänden, um den Schall zu absorbieren. Wir haben einen Messlautsprecher in einer Ecke des Raums positioniert, mit beiden Lautsprechersystemen auf einer Achse genau zentriert, so dass wir also in ungefähr etwas mehr als einem Meter Abstand davor ein relativ definiertes Schallfeld haben, wo wir dann unsere Mikrofone zum Messen platzieren können. Ich kann mal kurz das anschalten. Thomas Alva Edison konserviert für die Ewigkeit. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Edison hatte seinen Phonographen eher aus Versehen erfunden, am 29. November 1877, als er sich an Morsezeichen zu schaffen machte, die in ein Papier eingedrückt waren und durch einen Stift abgetastet werden sollten. Die Apparatur drehte sich schnell, ein singendes Geräusch ertönte, einem menschlichen Gespräch ähnlich. Edison versuchte es mit gewachstem Papier. Die Schallwellen seiner Stimme versetzten einen Stift in Schwingungen, der Stift kratzte ein Muster ins Papier, das hernach abgetastet das Schallereignis reproduzierte. Da, so will es die Legende, kniete sein Assistent Krüsi nieder und betete. »1877 wurde ein hektisches Jahr. Von überall her kam plötzlich Kunde, dass findige Tüftler an Geräten zum Einfangen von Klängen bastelten. Ein neuer Begriff ging um. Mikrofon. David Edward Hughes präsentierte der Royal Academy in London seine Variante des Tonfängers. Charles Cros hinterlegte bei der Académie des Sciences in Paris seine Ideen über das Aufnehmen und Reproduzieren hörbarer Phänomene. Emil Berliner, ein Jude aus Hannover, knüpfte sich zur selben Zeit in seinem Washingtoner Apartment das just von Alexander Graham Bell erfundene Telefon vor, dessen Tonqualität lausig war. Der Amateur experimentierte mit einem lockeren elektrischen Kontakt, dessen Schwingungen eine Stimme in ein deutlicheres elektrisches Signal verwandelte. Emil Berliner erfand 1887 das Grammophon. Es war ein Wettlauf um die beste Idee, auch ums Geld. Mancher Streit darüber, wer mit welchem Geistesblitz der Erste war, währt bis heute. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Beinahe gleichzeitig entdeckten die meisten Mikrofonpioniere, dass Kohle die Schwingungen einer Membran besonders gut übertragen und in elektrische Impulse umsetzen kann. Bald kam man auch darauf, statt Kohlestäben besser Kohlekörner zu verwenden. Bis heute finden sich solche Kohlemikrofone in Telefonen. Oh, entschuldige. Einen Moment Pause. Okay. Sag mal, kann ich einen Schluck Wasser haben? Kommt gleich. Danke. Nur einen kleinen Schluck. Okay, ich glaube... Wie sieht's aus? Ja, wir können. Und ab. Der Flondi fliegt mit dem Korklöffel um die Ohren, du ab. Mikrofone, Telefone, Phonographen. Was Gutenberg mit seiner Druckerpresse im 15. Jahrhundert für das geschriebene Wort bewirkt hatte, das vollbrachten die Tüftler des 19. Jahrhunderts für Sprache und Musik. Linguisten und Musikwissenschaftler waren entzückt. Endlich konnte man Stimmen dokumentieren, Mundarten, Melodien. Konnte Menschen in Mikrofone sprechen lassen und die Schwingungen in Walzen und Platten ritzen. Die Testsätze des Düsseldorfer Germanisten Georg Wenker zum Beispiel, die dieser zum Zwecke der Dialektforschung tausendfach sprechen ließ, von Nibül bis zum Kaiserstuhl, Sätze wie... Ich schlage dich gleich mit dem Kochlöffel um die Ohren, du Affe. Ich hau die Klicknäs dies Empore, den Arm. Das hat sich also wahr, ich bin da in meinem Rennchen auf den Tapka. Edisons Phonograph funktionierte mit Handkurbel und Federkraft und brauchte keinen Strom. Mit dem Sprechtrichter konnte man gar in die Ferne ziehen, um fremde Klangwelten einzufangen, bis Grönland und Madagaskar. 1899 entstand das Wiener Phonogrammarchiv, die erste Institution zur Sammlung von Klängen. 1915 dann die Königlich-Preußische Phonographische Kommission, die mit deutscher Gründlichkeit den Sound der lebenden Beute im soeben begonnenen Weltkrieg festhielt. In den Gefangenenlagern wurde Sprache und Musik der Internierten auf Lautplatten aufgezeichnet. Ma Berger! Und auch die Politik entdeckt nun das Mikrofon. Liefert es doch eine neue Technik, Bedeutung zu produzieren, mit Klang und Stimme Massen zu erreichen, unsterblich zu werden. Zunächst aber musste man ein bisschen üben. An das deutsche Volk. Wie hier Kaiser Wilhelm II. Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Verlieren gewesen, der Welt zum Frieden zu erhalten. Und im Frieden. Das klingt noch nicht knackig, das geht noch besser. Der Kaiser sammelt sich, versucht mehr Wucht in die Stimme zu packen. An das deutsche Volk, mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen! Das Mikrofon, ein Instrument, das Verstärkung der eigenen Stimmgewalt verheißt und Unsterblichkeit. Die Künstler werden es lieben, die Politiker werden es lieben. Zumal sich nun das Radio ankündigt, ein neues Medium, ein neuer Weg in die Köpfe. Doch das Gefühl, in so ein Mikrofon hineinzusprechen, ist noch sehr fremd, wie es dieser Schweizer Bundesrat beim ersten Kontakt mit dem Mikrofon so ehrlich beschreibt. Früher, sagt er, habe er immer gedacht, es gäbe nichts Schöneres, als wenn man reden könne, wie einem der Schnabel gewachsen sei. Aber will ich jetzt mal so reden, passt mir auch wieder nicht. Aber drüllen die Welt. Aber jetzt, wo er reden soll, passe es ihm auch wieder nicht. Eine verkehrte ich Welt. Ich habe doch schon viel Blech geredet. Und ich habe doch schon viel Blech geredet, mein Lebtag. Aber ins Blech hinein, das ist halt wieder etwas anderes. Aber ich bläse hin, da ist halt wieder etwas anderes. Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Nein, meine Damen und Herren. Ach, die Kerle. Wenn sie mit dem dicken Stiebel durch das Zimmer tun. Ach, die Kerle. Und dann putzen sich die Zähne. Und dann sind sie nicht alleine. Und dann stören sie uns und machen wir uns krach. Ich sitze bei schwimmendem Fokus vor einem Mikrofon und der Techniker, den ich durch eine große Glasscheibe sehen, aber nicht hören kann, gibt mir ein Zeichen, dass ich beginnen solle. Und ich werde sofort heiser und kann nicht sprechen und ich nippe an einem Glas Wasser vor mir auf dem Tisch und mein Mund ist ausgetrocknet und ich nehme einen weiteren Schluck und dann versuche ich, meinen Text zu lesen und verspreche mich und muss nun den ganzen Absatz noch einmal sprechen. Und mein Text liegt mir zu Füßen und die Fetzen meiner Vorstellung schwirren im Raum und ich breche in Schweiß aus und setze meine Aufnahme fort. Die Hörspielautorin Friederike Mayröcker. Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Blockhaus. Hier ist Münster auf Welle 407. Pünktlich zum Beginn der deutschen Rundfunkära 1923 erfindet ein weiterer Bastler namens Reis, Eugen Reis mit scharfem S, das neue Reis-Mikrofon im Marmorblock. Immer noch mit Kohlenstaub, der nun aber auf eine Marmorplatte gestreut und mit einer Gummimembran überzogen wird. Der Qualitätssprung ist enorm. Verehrte An- und Abwesende, wenn ihr den Rundfunk hört, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie des technischen Erfinders. Albert Einstein war wie viele begeistert vom neuen Medium. Der Schall ist eingefangen. Nun fliegt er durch den Äther. Reis' bester Mann, Georg Neumann, hat sich selbstständig gemacht. Und etwas noch viel Besseres entwickelt, das Kondensatormikrofon. Eine leitfähige Membran wird dicht vor einer gelochten Metallplatte angebracht und unter Strom gesetzt. Sobald der Schall meiner Stimme die Membran in Schwingungen versetzt, ändert sich der Abstand zwischen den Flächen, die Kapazität des Kondensators und somit die Spannung. Entscheidend ist, dass die Membran hauchzart ist, nur wenige Mikrometer, viel dünner als ein Haar. Die Erfindung von 1928 ist bis heute Stand der Technik. Klingt auch immer noch gut, selbst bei dir. Danke, danke. Und ab. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk. Wir sind nun herübergegangen aus dem Zimmer, in dem wir den Herrn Reichspräsidenten sehen konnten, in das Zimmer, in dem sich der neue Reichskanzler Adolf Hitler befindet. Wir stehen am offenen Fenster. Sie können jetzt besonders gut hören, wie die Menge jubelt. Wir lassen Ihnen noch einen Augenblick die Musik von draußen ins Fenster hereinschallen. 4,5 Jahre, nachdem Georg Neumann seine Mikrofonfirma in einem Berliner Dachgeschoss gegründet hat, mit 3 Mann, einer kleinen Werkbank, einer Bohrmaschine und einem selbstgebastelten Schleifblock, kommen gute Kunden an die Macht. Die Nazis wollen die Welt nicht nur erobern, sie wollen sie auch beschallen. Ich halte den Rundfunk für das Allermodernste. Josef Goebbels Propagandamaschine setzt auf die einzige menschliche Körperöffnung, die keinen natürlichen Verschluss hat. Sie will in die Ohren der Völker der Welt hinein, will mit Stimmen Stimmung machen. Dazu braucht sie viele Mikrofone. Schon vor dem Krieg wird das Mikrofon zur wichtigen Waffe. Wenn die anderen Armeen organisieren und Heere aufstellen, dann wollen wir das Heer zur öffentlichen Meinung mobilisieren. Hier der geistigen Vereinheitlichung. Die Membrane schwingen zur Hitlerei. Wir sind mit dem Mikrofon nach Oranienburg hinausgewandert und wollen nun versuchen, Ihnen und der Welt die Wahrheit, ein Spiegelbild des Lebens, aller Vorgänge im dortigen Konzentrationslager, der in Schutzhaft genommenen, verirrten, verhetzten und schuldig gewordenen Volksgenossen zu Gehör zu bringen. In diesem Konzentrationslager in Oranienburg befinden sich prominente Führer der SPD und KPD-Funktionäre, befinden sich Menschen, die sich schuldig gemacht haben durch Raub am deutschen Volksvermögen, die sich vergangen haben gegen Sitte und Moral, Staat und Volk, gegen die Weltanschauung des deutschen Menschen. Kein Mikrofon klingt besser als das CMV3, die Neumann-Flasche. Eine Metallröhre, aus der oben der Korb mit der Kapsel ragt. Die Produktion boomt, wird später als kriegswichtig eingestuft. Denn es ist auch ein Krieg der Stimmen. Vieldeutig heißt es in der offiziellen Firmengeschichte, eine Flasche erobert die Welt. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk. Liebe Soldaten, liebe Hörer in der Heimat, liebe Freunde jenseits der Grenzen. Hier ist England, hier ist England, hier ist England. Mikrofone kommen in diesem Krieg selbst unter Wasser zum Einsatz, um deutsche U-Boote und deren Torpedos aufzuspüren, die die Flotten der Alliierten dezimieren. Next, a German air-driven torpedo. It has a low roaring sound. And again, a rapid propeller beat. Ende 1943 nahm die Firma Neumann Deckung vor den Bomben und verlegte die Mikrofonfertigung von Berlin ins thüringische Örtchen Gefell. Bis zum letzten Atemzug wird in die Mikrofone hineingelogen. Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei und bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus und gewacht für euch hat Tag und Nacht. Er hat die Menschen aus dem Sumpf gehoben. So, Sightseeing-Tour durch Gefell. Und jetzt zeige ich Ihnen mal den Hang, über den damals die Russen nach Gefell einmarschierten, als die Amerikaner abzogen. Sie kamen von diesem Berg darunter. So, und diese Wiese, das war dann alles Verteidigungsgelände. Ja, und hier haben sie in der Nähe schon gleich die Ausflugsziele. Da oben gibt es einen großen Schieferbruch und dort kann man Pilze sammeln. Gefell hat so ungefähr 1500 Einwohner. Aber immerhin, es gibt eine Kirche, es gibt ein modernisiertes Rathaus und man hat Stadtrechte. Jetzt fahren wir hier in den Ehrlichweg rein und hier in dieser Straße haben wir dann unsere Kindheit verbracht. Jochen Künast, Jahrgang 1935, ist der Sohn von Neumann-Mitarbeiter Erich Künast, der 1943 den Auftrag bekam, einen halbwegs sicheren Ort für die Mikrofonfabrik zu finden. Der stille Ort in lauschiger Landschaft liegt fürwahr abgelegen. Man kann sich hier ganz auf technische Probleme konzentrieren, vielleicht abends in der Dorfkneipe einen Schluck nehmen und alte Geschichten erzählen. Manchmal fielen hier sogar die Werkstoffe vom Himmel und sei es in Gestalt eines britischen Lancaster-Bombers. Wir waren damals in diesem Behelfsheim lokalisiert und ich kannte das Geräusch zunächst nicht, aber es stürzte ein viermotoriges Flugzeug ab. Das war also insofern nicht für uns nicht ganz so kritisch. Das Flugzeug hat wohl keine Bomben mehr mit sich geführt und ist dann in diesen Wald hineingestürzt und hat sich mit den vier Motoren völlig in die Erde gebohrt, sodass also nur noch die Propellerspitzen aus dem Erdreich herausragten. Und ja, insofern war das also wunderschön. Man hatte also einen Indikator, wo die Motoren dieser Maschine liegen. Alles andere war ja nun weitgehend zerstört. Und da wir nach dem Krieg ja keine Beziehung oder keine Möglichkeiten hatten, entsprechende Materialien für die Mikrofonherstellung zu bekommen, wurde beschlossen, diese Motoren auszugraben. Auffallend war, dass man von den Propellern jahrelang produzieren konnte. Die Geschichte von Neumann Gefell ist eine sehr deutsche Geschichte. Jochen Künast blieb mit seinem Vater in Thüringen. Hier und in Berlin lernte er seinen Beruf, wurde selbst zum Mikrofonbauer. Georg Neumann aber ging in den Westen und gründete die Neumann GmbH. Jahrelang kooperierte Neumann West und Neumann Ost, dann kam die Mauer. 1972 wurde aus der Kommanditgesellschaft Georg Neumann und Co. die VEB Mikrofontechnik Gefell. Die Neumänner aus Thüringen galten bald als Top-Firma im Ostblock. Eines ihrer Messmikrofone flog sogar ins Weltall. Auch das Mikrofon-Trio auf der Tribüne der SED-Parteitage kam aus Gefell. Mikro Nummer 3, sagt Künast, schickte jedes Wort per Direktleitung zur Stasi. Natürlich versorgte Gefell auch Rundfunk und Fernsehen der DDR. Es gab, soviel ich weiß, in keinem Fall also eine direkte Mikrofonproduktion, die der Rüstung diente. Wir leben ja von der Kommunikation. Und ob das nun das Dritte Reich war oder das Sozialistische Reich in der DDR oder die heutige Gesellschaft, insofern haben wir eigentlich alle unterstützt bei der Kommunikation und Verbreitung ihres politischen Wesens und Unwesens. Selbst die Wende überlebte diese Firma und hat sich unter dem neuen Namen Mikrotec Gefell auch im Westen längst einen Namen gemacht. Ihre beiden wohl berühmtesten Tonfänger sind die länglichen Gebilde am Rednerpult des Bundestages. Nur die Konkurrenz mit Neumann West ist manchmal ein bisschen kompliziert, weil auch die Thüringer sich als Bewahrer des Neumann-Erbes begreifen. Ja, man steht meistens voller Ehrfurcht vor solchen Geräten, bestaunt eigentlich unsere Ahnen, die so hochwertige Technik gebaut haben. Und es ist eigentlich immer wieder fasziniert, was zu der damaligen Zeit an Qualität schon gemacht wurde. Mit welcher Präzision diese ganzen mechanischen Teile gefertigt wurden, wie es alles noch so wunderbar zusammenpasst. Dass natürlich die Kapsel nicht 100 Jahre hält, das ist klar. Irgendwann mal ist jedes Plastmaterial versprödet. Aber dafür sind wir ja wieder da. Wir können das wieder reparieren. Und dann gehen wir jetzt auf 5 Hertz runter. Hier kommt jetzt das Popgeräusch raus. Der alte Stolz stirbt auch bei den Brüdern im Westen nicht. Bei Neumanns in Berlin erzählen sie, dass ihre Mikrofone 64 verschiedene Tests überstehen müssten. Ingenieur Schneider traktiert eines gerade mit einem kleinen Lautsprecher, der bei 140 dB Schalldruck eher wie ein Windgenerator arbeitet. Wenn das jetzt ein hörbares Signal wäre, dann wäre das oberhalb der Schmerzgrenze und wir würden das nicht ertragen wollen. Diese 140 dB Schalldruck erzeugen halt einen Wind, der ungefähr dem Pop-Geräusch, das normale Sprache bei plosiven Lauten Paul, Peter, Paul erzeugt. Paul, Peter, Paul. Das beste Mittel dagegen ist altbewährt. Ein feines doppellagiges Gewebe, ein simples Stück Damenstrumpf etwa. Dadurch werden die Luftverwirbelungen gestoppt, die der sensiblen Mikrofonmembran zusetzen. Das professionelle Pendant zum Strumpf nennt sich Popschutz. Sehr schön. Und den letzten Satz bitte nochmal und dreh mal den Popschutz weg. Okay, Moment. So. Achtung. Das professionelle Pendant zum Strumpf nennt sich Popschutz. Ja, und nun Peter, Paul, Papst, Proporz. Peter, Paul, Papst, Proporz. Danke. Eine Stimme ohne den dazugehörenden Menschen, das heißt eine Stimme, die ich höre, ohne gleichzeitig den Menschen zu sehen, dem sie gehört, hat etwas Intimes, etwas Unmittelbares. Diese Stimme dringt ohne Umweg über vorgegebene Bilder in den Kopf, ins Bewusstsein. Dabei kommt es einem so vor, als würde man persönlich angesprochen, als die oder der Einzelne, der ihr womöglich über Kopfhörer lauscht, was ein Gefühl der Vertraulichkeit, manchmal sogar das der Vertrautheit erzeugt. Und dennoch ist diese Stimme diskret. Kein schlecht sitzender Anzug, keine Schweißperle irritiert, kein noch so sympathisches Lächeln macht zusätzlich Stimmung für das Gesagte. Barbara Frischmuth, Schriftstellerin. Der Onkel Tobias vom Reas ist da. Was wird er wohl heute uns bringen? Er bringt uns zum Lachen, will Freude uns machen, erzählen und spielen und singen. This is the AKG C414B ULS cardioid condenser microphone. This is the RCA Type 50A inductor microphone. This is the RCA 74B junior velocity ribbon microphone. Die Nachkriegszeit bringt auch mikrofontechnisch einen Boom. Überall ist Schall. Die Welt will unterhalten werden und informiert. Der politische Auftritt im Radio, später auch im Fernsehen, wird Standard. Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Hunderte Mikrofonmodelle kommen auf den Markt. Neben Neumann und Gefädel erlangen deutsche Firmen wie Sennheiser, Schöps und Bayer Dynamik Weltruhm. Auch in Österreich und Dänemark, in Japan und den USA werden Spitzenprodukte entwickelt. Thank you. Brian, I could use a little bit more monitor. Ja, hört niemand zu, was? Hello, hello. Können Sie meine Stimme hören? Right, my fellow Americans. Hey. I'm pleased to tell you today that I've signed legislation. Ladies and gentlemen. That will outlaw Russia forever. Oh, drei Test. Me. We begin bombing in 5 minutes. Thank you, ladies and gentlemen. Das war eine Mikrofonprobe. Heute sind wichtige Menschen in der Öffentlichkeit stets von einem Wald von Mikrofonen umgeben, auf das keiner ihrer Sätze verloren geht. Meine Damen und Herren, an Gleis 13, willkommen in Berlin, Hauptbahnhof. Ja, warum braucht man überhaupt unterschiedliche Mikrofone? Tja, weil es Schallereignisse gibt, die mit einem einzigen Mikrofon nicht optimal einzufangen sind. Wenn das so wäre, würde es uns die Arbeit unheimlich erleichtern. Und auf der anderen Seite bräuchten wir nicht so viel Geld auszugeben für die teuren Mikrofone, die etliche hochqualifizierte Firmen eben produzieren. Axel Müller ist Abteilungsleiter Hörfunkbetrieb beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Er hat ein Leben lang Musik gemacht und Töne eingefangen. Auch künstlich hergestellt, für Hörspiele und Features etwa. Das Entscheidende an einer guten Aufnahme ist, das Mikrofon an dem richtigen Ort zu platzieren und das richtige Mikrofon ausgewählt zu haben für das Schallereignis, was gerade stattfindet. Ich will nicht sagen, dass ich eine erotische Beziehung zu den Mikrofonen habe, aber ich mache mir ganz viel Gedanken, bevor ich eine Übertragung realisiere, an welcher Stelle ich welches Mikrofon einsetze. Also für die Bassdrum, für das Overhead, für eine Gitarre, ist es eine Fender-Gitarre, ist es eine Gibson-Gitarre, ist es an einer Kesselpauke, wie ist es bei der Symphonie Mahler 6 mit dem Hammerschlag, wo stelle ich das Mikrofon hin, dass es wirklich rumst? Entschuldigung, wo, dass es wirklich rumst? Und welches Mikrofon hänge ich zum Beispiel an als Hauptmikrofon, an welche Stelle? Ich muss wissen, wie ist die Besetzung des Orchesters, ist ein Chor dabei, ist kein Chor dabei, wo sitzt der Hornhansel und so weiter. Alles dieses ist wichtig und wenn das alles stimmt, dann wird es eben eine Jahrhundertaufnahme. Der Herr Müller hat eine ganz einfache Regel parat. Was ich immer und immer wieder sage, Mist am Eingang ist Mist am Ausgang. Wenn ich vorne keinen vernünftigen Ton in ein System hineinschicke, ist es analog, ist es digital oder ist es sonst wie, dann kommt hinten immer auch entsprechendes nur raus. Bei Orchesteraufnahmen kommen heute Dutzende Mikrofone zum Einsatz mit verschiedenen Aufnahmecharakteristiken. Von der weit offenen Kugel, die alles rundherum aufnimmt, bis zur stark gerichteten Hyperniere. Das Ziel, den Ton in seiner Fülle wie in seinen vielen Details einzufangen. Sag mal, in was für eine Charakteristik spreche ich hier eigentlich? In einer Nierencharakteristik, auf deinen Mund gerichtet. Mhm. Denn wir wollen ja nur deine Stimme haben und wenig drumherum. Naja, das klingt logisch. Und wie klingt dann eine Kugelcharakteristik? Hört man da einen Unterschied? Moment, das müssen wir da mal einstellen. Mhm. So, sag mal was. Jetzt spreche ich im selben Abstand in das Mikrofon mit Kugelcharakteristik. Verlassen wirkt der riesige DDR-Rundfunkkomplex Nalepa-Straße im Osten Berlins. Wenn Gerhard Steinke an seinen alten Tatort zurückkehrt, kommt ein wenig Leben ins Gemäuer. Schnellen Schrittes geht er über die Künstlerlaufbahn, den langen, lichten Korridor für die Artisten. Hier soll der Lift mal hin, ob wir das noch erleben, der Instrumentenlift. Der Senior gilt als Akustik-Koryphäe. Eine alte Begeisterung treibt ihn die Treppe hinauf, bis zum Saal 1. Jetzt sind wir also im Aufnahmesaal 1. 12.300 Kubikmeter mit einem der besten Nachhallverläufe über 2,3 Sekunden in Form eines liegenden S. Das hat den riesigen Vorteil, dass bei den tiefen Frequenzen der Hall nicht zu stark ist und kugelförmig abstrahlende Instrumente wie Kontrabässe, Celli nicht überwiegen und die schönen Streicher oder Holzbläser zu sehr verdecken. Und die zweite Überlegung war, der Saal muss so groß sein und die Abstände von Decken und Wände so groß, dass die Reflexion erst nach etwa 30 Millisekunden, das ist eine ziemlich lange Zeit, nach 30 Millisekunden die Mikrofone erreichen als Reflexion aus dem Saal. Und die dritte Idee in diesem Saal war, er muss so diffus sein, das heißt, die Schallreflexion soll so gleichmäßig verteilt werden, dass keine Richtungsordnung für die störenden Reflexionen auftritt. Es gibt keine Echos hier drin. Die Wände sind nicht parallel. Auch die Decke verläuft nicht parallel zum Fußboden. Es ist also ein sehr gleichmäßiger, abklingendes Schallfeld hier drin. Und damit ist es wahrscheinlich der größte Aufnahmesaal, den sich eine Rundfunkorganisation überhaupt gebaut hat. Im Gegensatz zu Konzertsälen ist die Richtung der Schallwellen nicht zu irgendeinem Hörer-Auditorium gerichtet, sondern so gleichmäßig verteilt, dass das Mikrofon das Dominierende in dem Saal ist. Ich befinde mich jetzt etwa an der Stelle des Dirigenten. Der Abstand bis zur Orgel ist ungefähr noch 20 Meter. Der Abstand bis zur Rückwand ist ungefähr 15 Meter. Bei diesen 12.000 Kubikmeter haben wir also ein riesiges Schallfeld. Und ich versuche es mal anzuregen durch Händeklatschen. Es ist vielleicht ein bisschen deutlich zu machen, wie gleichmäßig der Nachhall hier abklingt. Das ist die besondere Eigenschaft, die einmalige Eigenschaft auch dieses Saales, dass es keine Störstellen gibt, dass der Hörer nicht das Gefühl hat, na nur, hier ist wohl noch ein Nebenraum, wo der Nachhall noch einmal ansteigt, sondern es klingt hier gleichmäßig ab. Das ist also die wichtige akustische Charakteristik dieses schönen Saales. Hallo, Yvonne, wo bist du? Brian, I can't see you yet. Ich bin ungefähr 10 Meter von dem Mann mit dem Tonbandgerät entfernt. I still don't see you. Du müsstest mich jetzt sehen können. Oh, now I do. Ja. Hello. Hi. Welcome home. Seit sich in den 60er Jahren die Stereophonie durchsetzte, mühten sich die Tonmeister, akustische Räume zu bauen, Schallereignisse in ihrer ganzen Breite und Tiefe abzubilden. Okay, ich lasse jetzt mal deine Stimme zur Verdeutlichung von links nach rechts wandern. Sprich mal weiter, bitte. Gut. Ich spreche einfach weiter. Die Stimme soll sich im Raum bewegen, von links nach rechts. 1, 2, 3. Und jetzt wieder langsam zur Mitte. Ja, sehr schön. Schon 1881 gelang Clément Ader in Paris mit zwei Kohlemikrofonen ein erstes Stereo-Experiment. Seit mehr als 100 Jahren wird also nun herumprobiert. Welche Aufstellung der Mikrofone ergibt den transparentesten, räumlichsten Klangraum? We are now on light shuffling with full difference channel, 10,070 ohms in. We are on full difference channel with light shuffling. Mit Hingabe können Experten darüber fachsimpeln, welche Mikrofone in welchem Winkel und Abstand zueinander stehen sollten. Sie verwenden dabei Geheimkürzel wie AB, XY, MS oder ORTF. Meister? Gut, Jens, das ist schon gleich durch. Ein frühes Radiofeature in Stereo war 8.15 Uhr OP 3 Hüftplastik von Peter Leonard Braun. mit sehr hautnahen Aufnahmen von Hüftoperationen. So, Fräse. Oh, das tut ja richtig weh. Das geht wirklich durch die Ohren direkt ins Mark. Achtung, Achtung, hier spricht der Sennheiser Bukuda VSM 201. Und Thomas von der Technik war ebenfalls bereit. Er gab uns ein Zeichen, die Maschine lief schon. Bernd spielte los und ich stand am Mikrofon. Check das Mikrofon, Mikrofon, check das Mikrofon, check das Mikrofon, Mikrofon, check das Mikrofon, check das Mikrofon, Mikrofon, check das Mikrofon. Die reine Ingenieurslehre beißt sich zuweilen mit dem Empfinden der Künstlerseelen. Und dann streiten sie wieder. Harte Messkurvenschreiber gegen feine Musikerohren. Digitalpragmatiker gegen analoge Röhrenökos. Auf der Frankfurter Musikmesse kann man das alljährlich studieren. Ich bin nun wirklich streng wissenschaftlich orientiert und glaube, es wäre höchste Zeit, dass sich die Menschen daran erinnern, was ihnen die Wissenschaft gebracht hat. Noch vor 200 Jahren hatten wir die Alchemisten. Und die haben über Jahrhunderte probiert, aus Katzendreck Gold zu machen und haben es nicht geschafft. Heute greift die Alchemie wild um sich. Wenn man etwas nicht versteht, kann man immer noch glauben. So spricht Jörg Wuttke, Cheftechniker beim Mikrofonhersteller Schöps. Ein Freund sauberer Messergebnisse, ein Feind einer irrationalen Verquickung von Gefühl und Technik. Den Gegenpol vertritt Aspen Pittman, Besitzer der amerikanischen Mikrofonfirma Groove Tubes und ein Fan der guten alten Röhre, die in seinem Falle allerdings in China montiert wird. Neumann, AKG, all these guys jumped on Neumann, AKG und all diese Jungs haben sich auf den Transistor gestürzt, weil der deutlich besser schien als die Röhre. Viel weniger Verzerrungen, viel weniger Eigenrauschen. 1000 Messungen bewiesen es. Das Problem war nur, die Plattenproduzenten sagten, ach, auf dem Papier sieht das alles gut aus, aber ich bleibe lieber bei meinem alten U67. Ich weiß nicht warum, es gefällt mir einfach besser. Ein sehr weiser Mann hat mir einmal gesagt, du kannst eine Menge Dinge messen, die keine Rolle spielen, und eine Menge Dinge nicht messen, die wichtig sind. Seit der Idee des Philipp Reis mit dem Schweinsdünndarm anno 1861 ist viel geschehen. Mikrofone wurden immer besser und vielseitiger. Sie sind allgegenwärtig, nicht nur in den Studios, auch in Mobiltelefonen und Computern, Türöffnern, Laboratorien, Babywächtern und Abhöranlagen. Toningenieure erfanden den Kunstkopf, Spezialgeräte wie das optische Mikrofon. Auch den Surround-Sound, der den Klang im Raum noch besser abbilden soll und im Kino für mehr Action-Feeling sorgt. Bei Neumann haben sie nun sogar ein digitales Mikrofon entwickelt, noch aufwendiger und teurer als die anderen Produkte des Hauses. Das Streben nach Perfektion geht weiter. Der Regionalexpress 35 von Duisburg rattert Richtung Rees am Niederrhein. Die ländliche Gegend liegt schon im Dunkeln. Aber im Tonstudio Keusken brennt noch Licht. Klaus-Dieter Keusken und Mikrofonkonstrukteur Dirk Brauner laden zur spielerischen Test-Session. Wir vergleichen drei klassische Großmembranmikrofone, das AKG C414, das Neumann U87 und Brauners bestes Stück, das VMA, eine 6.000-Euro-Investition. Ja, und dann das AKG. Ha! 1, 2, 3. Guckst du noch mal eben auf die Filter, ob die alle flat sind und so? Filter. Ja. AKG C414. Es sagte die Taube zum Haubentaucher, ich würde so gern mit deiner Haube tauchen. Da sagte der Haubentaucher zur Taube, wenn du mit meiner Haube tauchst, dein letztes Wort als Taube hauchst. Neumann U87. Es sagte die Taube zum Haubentaucher, ich würde so gern mit deiner Haube tauchen. Da sagte der Haubentaucher zur Taube, wenn du mit meiner Haube tauchst, dein letztes Wort als Taube hauchst. Brauner VMA. Es sagte die Taube zum Haubentaucher, ich würde so gern mit deiner Haube tauchen. Da sagte der Haubentaucher zur Taube, wenn du mit meiner Haube tauchst, dein letztes Wort als Taube hauchst. Spätabends, mit müden Ohren, sind die feinen Unterschiede in der Mikro-Oberklasse kaum zu hören. Und so widmen sich die beiden Herren all den analogen und digitalen Maschinen im Regieraum, mit denen man dem Sound so richtig Pfeffer geben kann. Je perfekter die realistische Wiedergabe wird, desto mehr scheint die Freude an der Klangmanipulation zu wachsen. Effekt ist, man hört nicht, dass er da ist, aber man hört, dass er nicht da ist. Es geht also da auch wieder um das Erzeugen der perfekten Illusion. Aber gibt man Unsummen für ein super Mikrofon aus, nur um dann das feine, reine Resultat in den großen Eintopf zurückzuschütten? Ja, man wirft das jetzt alles zu mit Dreck, weil wir heute in einer Gesellschaft leben, in der Natriumglutamat gesellschaftsfähig ist, und zwar durch alle Fronten. Wieso klingt eigentlich das im Radio so geil? Der Hörer weiß ja gar nicht, welche Wundermaschinen alles so auf seinem Audiomaterial, nennt man das heute, was aus dem Radio ertönt, zum Einsatz kommt, damit eben der Pegel immer auf Vollanschlag ist und alles in den Ohren klingelt bis ins letzte Detail. Und das sind diese ganzen Wundermaschinen, die wir hier im Studio haben. Und man kann durchaus auch hörbar machen, was damit passiert. Am nächsten Morgen fahren wir in die Fertigung. Eine kleine Scheune in der Nähe. Draußen picken die Hühner. Der Chef blödelt. Also Hühner produzieren ein wirklich, sehr spezielles Obertonspektrum, das wir für die Impulsmessung der Mikrofone brauchen. Und als Mikrofonbauer und auch als Ökobauer haben wir höchstes Gewicht darauf gelegt, wirklich im natürlichen Umfeld das Ganze zu machen. In der Scheune wird gefräst und gelötet. Jahre hat Brauner an seinem ersten Mikrofon getüftelt. Als Kind, erzählt er, war ihm der Elektronikbaukasten das liebste Spielzeug. Weil er gerne über die Einmaligkeit des Klangs redet und dabei Lao Tse zitiert, gilt er in der Branche als Enfant terrible. Doch seine erst 1995 gegründete Manufaktur hat inzwischen tatsächlich so etwas wie Weltruhm erlangt. Phil Collins, Peter Gabriel und etliche renommierte Studios gehören zu den Kunden. Viel größer, sagt der Chef, solle seine kleine Firma gar nicht werden, weil es ja auch noch andere wichtige Dinge im Leben gibt und er seiner Philosophie treu bleiben will. Ich denke, man ist immer auf der Suche. Es gibt immer irgendwelche Details. Ich denke, man erreicht diese 100% sowieso nie. Vielleicht, ich weiß nicht, wie viel man erreichen kann, ob es jetzt 99,9 sind oder wie viel auch immer. Es gibt auch nicht das absolute Mikrofon. Es gibt genauso wenig wie die absolute Kamera. Denn ich denke, die Bandbreite dessen, was man mit Mikrofonen abbilden kann, ist so groß, wie auch die Individualität dieser Mikrofone, nicht? Dieses Beispiel der Kunst oder der Malerei, das führe ich jetzt mal an. Die Textur der Leinwand kann ich gleichsetzen mit der Struktur der Stille, vielleicht auch mit der Struktur des Grund- und Hintergrundrauschens dieser Stille. Und dieses Medium, nicht, das ist im Prinzip analog meiner Leinwand. Und die Farbe, die ich auf diese Leinwand aufbringe, das ist mein Klangmaterial. Und die Pinsel, die ich dazu benutze, das sind die Mikrofone. Dann war alles klar, wir waren so weit. Und Thomas von der Technik war ebenfalls bereit. Er gab uns ein Zeichen, die Maschine lief schon. Band spielte los und ich stand am Mikrofon und ich sang so schön, ich konnte. Hallo, hallo. Martina! Como Marcialais, como Can you turn up any more than that? Los! Das kommt mit auf den Rollen. Thank you. Empfänger. Das Mikrofon. Eine deutsche Geschichte. Feature von Tom Schimmick. Redaktion Tobias Barth. Es sprachen Matthias Ponier und Walter Niklaus. Schnitt Holger Klimchen. Ton Holger König. Regieassistenz Steffi Mannschatz. Regie Andreas Meinitzberger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2007.